Willkommen im Land der Korruption, geführt von der elitären Scheißfraktion. Der Massenlösen, er schreitet voran, zieht das arme Volk in seine Bann. Doch wir werden weiter hetzen gegen diesen tollen Staat. Werden alles aufs Spiel setzen gegen diesen miese Saat. BRD, die Zeit, sie läuft gegen dich. BRD. BRD. Die Zeit, sie läuft gegen dich. BRD. Ist der Bundestag auch in schlechter Hand, so stehen wir treu zum Vaterland. Gegen den antideutschen Vernichtungskrieg, lass den alten Feinden trotzdem Sieg. Doch wir werden weiter hetzen gegen diesen tollen Staat. Werden alles aufs Spiel setzen gegen diesen miesen Saat. BRD, die Zeit zieht auf gegen dich. BRD. BRD. Die Zeit zählt auf gegen dich, BRD. Freie Denken, Kunst, national. Stell dich zur Wehr, trotz der Überzahl. Sei gewappnet, sei bereit. BRD, es läuft deine Zeit. Denn wir werden weiter hetzen gegen diesen tollen Staat. Werden alles aufs Spiel setzen gegen diesen miesen Saat. BRD, die Zeit zieht auf gegen dich. BRD. BRD. Die Zeit zieht auf gegen dich, BRD. BRD, die Zeit zieht auf gegen dich, BRD. BRD, die Zeit zieht auf